Wissenschaft im Brennpunkt. EHEC-Bakterien, und zwar die des aktuellen hochgefährlichen Typs. Im Erlenbach sollte man jetzt auch nicht mehr baden. Doch viele das Trinkwasser sei nicht gefährdet, hieß es im zuständigen Sozialamt. Im Moment ja Tausende von Menschen krank waren und die sind natürlich ganz vielleicht über eine nahegelegene Kläranlage. Die schlucken das ja auch mal runter. Ist das gefährlich? Quatsch. Mittlerweile ist wieder Ruhe eingekehrt im beschaulichen Obererlenbach. Einen Tag lang stand der hessische Ort im nördlichen Rhein-Main-Gebiet im Fokus der EHEC-Hysterie. In dem namengebenden Erlenbach war Mitte Juni die extrem gefährliche Variante des Krankheitserregers gefunden worden. Und zwar unterhalb der Kläranlage der 5000-Einwohner-Siedlung. Sofort kam der Verdacht auf, dass hochkontaminiertes Abwasser aus den Klärbecken auf die umliegenden Felder und Gärten verteilt worden sei. Jens Feucht, Betriebsleiter der Anlage. Wir haben jetzt, nachdem diese Diskussion hier aufkam, uns überprüfen lassen und konnten EHEC-Bakterien nachweisen. Vom Darm der Infizierten in die Kanalisation. Die Kläranlage als Sammelbecken und als Bakterienschleuder. Gefährliche Superkeime gelangen in unsere Flüsse, setzen sich dort fest, bedrohen die Trinkwasserversorgung. Eine Horrorvision. Und der Beginn einer Spurensuche. Die Spur der Keime. EHEC zwischen Kanalisation und Trinkwasser. Von Marieke Degen und Arndt Reuning. Es ist ein heißer Sommertag. Der Erlenbach ist zu einem spärlichen Rinnsal zusammengeschrumpft. Aber das braune Wasser in der Kläranlage strömt in gewaltigen Mengen durch die Kanäle und die Becken. Ein modrig-fauliger Duft liegt über dem Zulauf der Anlage. Das riecht auch hier noch ein bisschen, ja. Ist halt Abwasser. Ja. Martin Rodis, der stellvertretende Betriebsleiter, zieht seine grüne Latzhose stramm und deutet auf gewaltige Metallschnecken wie in einem Fleischwolf. Die heben das Wasser um einige Meter nach oben, bevor es dann im freien Gefälle weiterströmt. Nächster Schritt wäre dann die Rechenanlage, die sich in dem Gebäude hier befindet. Da wird Grobstoff rausgefiltert, Plastikstoffe und ja, Äste, Laub und so weiter. Alles, was grobe Abwasserinhaltsstoffe sind, die wollen wir nicht in der Kläranlage drin haben. Die Brühe strömt dann weiter in einen Kanal, der als Sandfang dient. Schwere Partikel, die den Rechen passiert haben, sinken hier nach unten. Die Fäkalien aber treiben mit dem Wasser weiter. Und mit ihnen eine Unzahl von Bakterien aus dem menschlichen Darm, auch potenzielle Krankheitserreger. Das vielleicht prominenteste Fäkalbakterium ist Escherichia coli, kurz E. coli. Zu diesen stäbchenförmigen Einzellern gehören auch die EHEC-Erreger, die beim jüngsten Ausbruch in Deutschland über 40 Todesopfer gefordert haben. Helge Karch hat seine Karriere diesen Einzellern gewidmet. Am Universitätsklinikum Münster leitet der Professor das Institut für Hygiene. E. coli sind an für sich harmlose Darmbakterien, die jeder von uns in seinem Darm beherbergt. Sie kommen aber nicht nur bei Menschen vor, sondern auch bei Tieren. Die meisten Stämme schützen den Darm vor gefährlichen Infektionen, weil sie durch ihre Besiedlung anderen Bakterien das Leben schwer machen. Es gibt neben diesen Nützlingen auch Ganoven, die Darmerkrankungen hervorrufen, aber auch sogenannte extraintestinale Erkrankungen, also außerhalb des Darms. Am bekanntesten ist E. coli als Erreger von Harnwegsinfektionen beispielsweise. Manche dieser Übeltäter, nämlich die EHEC-Bakterien, können blutigen Durchfall verursachen. Im schlimmsten Fall erkranken die Patienten an einem hämolytisch-urämischen Syndrom, kurz HUS. Bei dem jüngsten Ausbruchsstamm litten ungewöhnlich viele Betroffene unter dieser schweren Komplikation, denn der spezielle EHEC-Stamm O104H4 kombiniert einige Eigenschaften, die ihn besonders virulent machen. Wie gewöhnliche EHEC auch, produzieren diese Bakterien einen Giftstoff und sie haften an den Zellen der Darmschleimhaut, deutlich fester als andere Stämme. Sie binden sehr effektiv an diese Zellen und mauern die regelrecht ein. Das sieht also aus wie ein Mauerwerk, das sich um diese Zellen herum bildet. Und dieses Mauerwerk ist sehr fest. wir können es kaum abwaschen. Nicht nur im Darm kleben die EHEC-Erreger an dem Gewebe. Außerhalb des menschlichen Körpers haften sie hervorragend an Oberflächen aus Glas oder Plastik. Auch sonst handelt es sich bei diesen EHEC-Bakterien um eher robuste Lebewesen. Sie können zwischen minus 20 und plus 70 Grad Celsius existieren. Sie widerstehen sauren Bedingungen deutlich besser als andere Krankmacher im Wasser. Und wahrscheinlich können sie auch eine gewisse Zeit Trockenheit überdauern. Zu der Resistenz gegenüber Trockenheit wissen wir noch wenig, denn wir kennen diesen Stamm ja erst seit 24. Mai. Wir haben aber festgestellt, dass er diesen Zeitraum bis jetzt in unserem Kühlschrank im Wasser sehr gut überlebt hat. Der Schluss liegt daher nahe. EHEC könnte über den Weg der Kläranlage in Flüsse und Seen gelangen und sich dort dauerhaft ansiedeln. Wir müssen derzeit davon ausgehen, dass der jetzige Ausbruchstamm den Menschen braucht, um sich effektiv zu vermehren. Und über sein Leben in der Umwelt wissen wir noch wenig. Ja, nichts, würde ich sagen, so gut wie nichts. Vielleicht liegt ein Phasenwechsel zugrunde, dass er in der Umwelt in Kontakt tritt mit Pflanzen oder dass er in Oberflächengewässern lebt. Wir wissen es nicht. Er ist bis jetzt jedenfalls nicht in Tieren gefunden worden. So dass, wenn er sich wieder vermehrt, er zum Menschen zurück muss. Und dies müssen wir verhindern. Bislang hat man die EHEC-Erreger nur in wenigen Flüssen wiedergefunden. Für die Mikrobiologin Regine Schäftschick vom Umweltbundesamt in Berlin ist das zunächst einmal keine Überraschung. Wir vermuten, dass nur sehr wenige von diesem Ausbruchstamm, von diesen EHEC-Erregern in die Oberflächengewässer gelangen, da es im Verhältnis zu den normalen Personen nur ganz wenige Ausscheider gibt. Wir vermuten, dass vielleicht so 10.000 bis 20.000 Personen jetzt mit diesem E. coli infiziert sind, mit diesem EHEC-Ausbruchstamm. Und gegenüber Millionen von anderen Personen, die ja die normalen E. colis in ihrem Darm haben. Das heißt, das findet eine sehr große Verdünnung statt. Und wenn man dann nur wenige E. colis in den Oberflächengewässern findet, wird man eben noch sehr viel weniger von diesem Ausbruchstamm in den Oberflächengewässern finden. Die Menge mag gering sein, doch Sorge bereitet schon die Tatsache, dass überhaupt EHEC in einem Fluss nachgewiesen werden konnte. Und wo Kolibakterien auftauchen, da sind oft auch andere Krankheitserreger aus dem Darm nicht fern. Etwa Bakterien wie Salmonellen, Listerien und Shigellen. Oder auch Viren, die deutlich länger unter widrigen Bedingungen überleben können. Genauso wie einzellige Parasiten. Sie alle könnten denselben Weg nehmen wie die EHEC-Erreger. Aus der Kläranlage in die Oberflächengewässer. Zurück in Obererlenbach. Martin Rudis blickt über drei große Becken, durch die das Schmutzwasser auf verschlungenen Wegen hindurchfließt. So, hier stehen wir jetzt an den Belebungsbecken. Das ist das Kernstück der Kläranlage. Sie sehen hier den schlammfarbige Wasser. Das sind alles Bakterien, Mikroorganismen, die hier am Leben gehalten werden. Wir bieten denen halt nur optimale Lebensbedingungen. Die fleißigen Helfer im Klärbecken zerlegen die organischen Stoffe und die Stickstoffverbindungen. Dazu brauchen sie reichlich Sauerstoff. Deshalb pumpen die Fachleute von der Kläranlage Luft durch die Brühe. Ja, hier ist jetzt nur noch ein leicht modriger Geruch festzustellen. Also Gestank gibt es hier eigentlich nur im Zulaufbereich, wo das Fäkalwasser ankommt oder beim Rechen. Ansonsten riecht das hier alles ganz normal. Doch nicht nur chemische Substanzen verschwinden hier aus dem Abwasser. Auch bei einem großen Teil der Darmbakterien kommt es zu einer deutlichen Reduktion. Denn Kolibakterien sind in der Regel an eine Temperatur von knapp 40 Grad angepasst, nicht an kaltes Kläranlagenwasser. Auch das Überangebot von Sauerstoff und der Mangel an Nährstoffen machen ihnen zu schaffen. In der hintersten Ecke des Geländes steht ein metallisch schimmernder Kasten, der an einen Kühlschrank erinnert. Das ist quasi jetzt die letzte Station. Hier sind nochmal ein paar Messungen. Alle 2 Stunden wird hier eine Probe des gereinigten Wassers gezogen und auf organische Bestandteile, Phosphate und Nitrate hin untersucht. Also wir machen jeden Tag vom Zulauf eine Probe und jeden Tag vom Ablauf eine Probenahme. Und wir müssen ja gucken, dass wir unsere Werte einhalten und auch der Reinigungsgrad so hoch wie möglich halten. Ja, da muss halt immer drauf geachtet werden. Was nicht routinemäßig überprüft wird, ist die Belastung des Wassers mit Krankheitserregern, wie etwa EHEC. Und das ist eine offene Flanke nahezu aller deutschen Kläranlagen. Regine Schäftschick vom Umweltbundesamt. Ja, lange Jahre war die Abwasserreinigung hauptsächlich zur Nährstoffentfernung und die ökologische Qualität der Gewässer stand im Vordergrund und da haben wir ja auch sehr große Erfolge erzielt. Und erst in den letzten Jahren wurde es klar, dass eben mit der ökologischen Verbesserung nicht auch unbedingt gleichzeitig die hygienische Verbesserung der Gewässer einhergeht. Und das Umweltbundesamt ist der Meinung, in sensiblen Bereichen brauchen wir da eventuell eine Nachrüstung mit einer vierten Reinigungsstufe. Technisch ist das bereits möglich. Man kann die Bakterien zum Beispiel mit UV-Licht abtöten oder das Wasser durch eine feinporige Kunststoffmembran pressen. Doch die wenigsten deutschen Kläranlagen verfügen über diese Technologie. Dabei gilt seit 2008 eine neue EG-Badegewässerrichtlinie. Ich denke, in bestimmten Bereichen müssen wir mehr tun, wenn Abwässer eben in sensible Gewässer eingeleitet werden, wie zum Beispiel Badegewässer. Da wird sich jetzt auch einiges tun, denke ich, weil für alle Badegewässer müssen sogenannte Badegewässerprofile erstellt werden. Das heißt, die Behörden müssen ganz genau hinschauen, wo kommen meine Verunreinigungen her. Und wenn sich zeigt, dass die aus Abwassereinleitungen kommen, dann gibt es ganz klar die Vorgabe aus der EG-Badegewässerrichtlinie, dass dann Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Situation zu verbessern. Aber nicht nur über Badegewässer kann der Erreger der Darminfektionen zum Menschen zurückkehren, wie das Beispiel in Hessen zeigt. Im Sommer schrumpft der Erlenbach zu einem Rinnsal zusammen. Badende gibt es dort nicht, aber in der Nähe landwirtschaftliche Betriebe. Drei von ihnen hatten sich vom Regierungspräsidium eine Genehmigung erteilen lassen, mit der sie das Flusswasser zur Beregnung der Felder nutzen durften. Zwei dieser Lizenzen wurden nach dem Fund der EHEC-Erreger wieder zurückgezogen. Das Risiko, dass die Bakterien über Obst und Gemüse zum Menschen zurückkehren, ist bekannt. Der Erlenbach plätschert weiter. Er mündet in die Nidda und die bei Frankfurt in den Main, dann in den Rhein und schließlich in die Nordsee. Und überall können Krankheitserreger ins Wasser gelangen, nicht nur von den Abläufen der Kläranlagen. Besonders kritisch wird es zum Beispiel, wenn es stark regnet. Der Niederschlag spült die Gülle von den Weiden in den nächsten Bach. In den Städten kann die Kanalisation überlaufen. Das Abwasser mit den Fäkalien und möglicherweise auch Krankheitserregern wird dann völlig ungeklärt in die Flüsse geleitet. Doch im fließenden Wasser verläuft sich die Spur der Erreger. Sie fallen den Selbstreinigungskräften der Flüsse und Bäche zum Opfer, werden von Sonnenstrahlen zerstört oder von winzigen Wassertierchen gefressen. Ihre Konzentration nimmt ab. Das Wasser verdunstet und es regnet wieder hinab. Es versickert bis auf den Grund. Die Passage durch die verschiedenen Bodenschichten dauert manchmal ein Jahr, manchmal 100. Spätestens hier, im Boden, bleiben die letzten Keime hängen. Und dann kommt das Wasser zu uns zurück. Als Trinkwasser. Wasser für den menschlichen Gebrauch muss frei von Krankheitserregern, genusstauglich und rein sein. Paragraph 4 der Trinkwasserverordnung. Die meisten Wasserwerke in Deutschland gewinnen ihr Trinkwasser aus Grundwasser. Es wird natürlich kurz aufbereitet, aber an und für sich ist das Grundwasser aus vielen Regionen schon trinkfertig. Wer Trinkwasser dagegen direkt aus einem Fluss gewinnen will, muss da schon andere Geschütze auffahren. Es gibt in Deutschland gerade einmal zwei Wasserwerke, die das machen. Das Wasserwerk in Düren und das Wasserwerk in Rostock. Wir befinden uns hier in der Ozonanlage des Wasserwerkes Rostock, wo wir über die Zugabe von Ozon eine Desinfektion des Wassers vornehmen. Das Wasserwerk der Hansestadt versorgt 220.000 Menschen mit Trinkwasser, direkt aus der Warnow. Ingenieur Ralf Troppens bleibt vor einer massiven Betonwand stehen. Durch ein Bullauge kann man direkt ins Wasserbecken schauen. Im klaren Wasser sprudeln tausende von winzigen Bläschen. Ozon. Natürlich sind in der Warnow Krankheitserreger vorhanden, weil sonst bräuchten wir diesen Aufwand nicht betreiben. Eigentlich, sagt der Wasserwirtschaftler, sei die Warnow ein ziemlich sauberer Fluss. Kein Vergleich zu Rhein und Ruhr. Trotzdem bleibt die Warnow immer noch ein Fluss. Wir müssen davon ausgehen, dass die gesamte Palette der Mikrobiologie vorhanden ist. da gibt es Darmbakterien, da gibt es letzten Endes Viren, andere pathogene Keime bis hin zu Parasiten, die letzten Endes gesundheitlich sicher beherrscht werden müssen. Und dafür muss man ein Wasserwerk so auslegen, dass man extrem hohe Konzentrationen außergewöhnlicher Situationen auch beherrschen kann. Das Trinkwasser aus der Warnow darf keine Krankheitserreger enthalten. Egal, was im Fluss passiert, ob jemand illegal Abwässer einleitet oder Starkregen Gülle von den Feldern in den Fluss schwemmt. Früher, zu DDR-Zeiten, haben sie die gefährlichen Keime mit extrem hohen Dosen an Chlor abgetötet. Viele Rostocker verziehen heute noch das Gesicht, wenn sie daran denken, wie das Wasser gerochen und geschmeckt hat. Nach der Wende wurde das Wasserwerk saniert, das Chlor von modernen Aufbereitungstechnologien abgelöst. Wenn das Wasser hier in der Hauptozonung angekommen ist, hat es schon mehrere Aufbereitungsstufen hinter sich. Eine Vorbehandlung mit Ozon, ganz am Anfang, und verschiedene Filtersysteme. Mit jeder Reinigungsstufe sinkt die Zahl der Krankheitserreger. Bis dann schlussendlich nachher die Desinfektion mit Ozon noch kommt und sichergestellt ist, dass da keiner durchbrechen kann. Alle Stufen zusammen halten 99,999% aller Pathogene zurück, sagt Ralf Troppens. Die meisten Bakterien und Viren scheitern schon an den ersten Reinigungsstufen. Natürlich sind so ein bisschen Koloniezahlen und Coli und E. coli gar kein Thema. Das kann man eigentlich relativ schnell beherrschen. Aber man braucht ein Wasserwerk, das auch in der Lage ist, Parasiten zu beherrschen. Von Giardien, von Cryptosporidien, die entsprechende gesundheitliche Relevanz haben für den, der den einen halt kriegt, den er trinkt. Und wir müssen sicherstellen, dass ihm keiner da ist. Parasiten sind besonders hartnäckig. Sie bilden Dauerformen, die monatelang überleben. Ab und zu schafft es ein Parasit durch die Aufbereitungsstufen bis zur Hauptozonung. Aber spätestens hier sei Schluss, sagt Ralf Troppens und späht durch das Bullauge ins Ozoneintragsbecken. Was passiert da jetzt drinnen? Letzten Endes müssen wir mit dem Ozon durch die Zelle hindurch. Der Zellkern muss geschädigt werden, die Zelle stirbt ab. Und es muss halt bei entsprechenden Organismen in ausreichender Anzahl Zellen geschädigt werden, damit der ganze Organismus stirbt. In Mecklenburg-Vorpommern sind 181 Menschen an dem EHEC-Erreger O104H4 erkrankt. In Rostock waren es 12. Das Klärwerk der Stadt liegt viel weiter flussabwärts, 7 Kilometer unterhalb des Wasserwerks. Doch es gibt noch andere Klärwerke in der Region, die ihre Abwässer in die Warnow leiten. Deshalb ist es gut möglich, dass sich O104H4 auch in die Warnow verirrt. Für Ralf Troppens kein Problem. Also EHEC ist in der Trinkwasseraufbereitung kein Thema, überhaupt gar kein Thema. Wir müssen hier eigentlich eine Technologie vorhalten, die in der Lage ist, Parasiten zu beherrschen. Und da kommt es nicht so sehr auf E. coli an, weil die werden mit Sicherheit beherrscht. Also sie werden viel, viel früher inaktiviert, als wir es bei Parasiten machen könnten. Und von daher, das zeigen ja unsere Analysen letzten Endes auch, gibt es keinerlei Escherichia coli Befunde. Und wenn es keine Befunde gibt, dann kann ich auch nicht identifizieren, ob jetzt da, wo nichts dabei ist, einer davon EHEC wäre. Also E. coli haben wir im Trinkwasser, hier im Wasserwerk Rostock auch noch überhaupt nicht gefunden. Die Biologin Kerstin Gröbe von Aquaservice Schwerin schüttelt den Kopf. Und auch eigentlich ein Nachweis von Coliformbakterien ist ganz, ganz, ganz selten. Ich kann mich gar nicht erinnern. Nee. Das Labor analysiert Trinkwasserproben im Auftrag des Wasserwerks. Das Wasserwerk Rostock überprüft sich in erster Linie selbst. Das ist in der Trinkwasserverordnung so vorgesehen. Das Trinkwasser vom Wasserwerk Rostock wird täglich untersucht, werktäglich untersucht, jeden Tag. Jeden Tag fahndet Kerstin Gröbe auch nach E. coli und anderen Darmbakterien. Wenn die im Wasser schwimmen, dann ist das ein Zeichen dafür, dass das Wasser an irgendeiner Stelle mit Fäkalien verunreinigt worden ist. Kerstin Gröbe baut Petrischalen, Messbecher und verschiedene Fläschchen vor sich auf. Die Wasserprobe wird natürlich vorher ordentlich geschüttelt. Die Trinkwasserverordnung schreibt einen klaren Grenzwert für E. coli und andere Darmbakterien im Trinkwasser vor. 0 pro 100 Milliliter. Kerstin Gröbe zündet erstmal den Bunsenbrenner an. Der Brenner ist zum Abflammen des Membranfiltrationsgerätes, damit man sicher ist, dass man sich keine Fremdkeime von außen jetzt einzieht. Um eventuelle Darmbakterien aufzuspüren, muss sie das Wasser filtern. Dazu kommt dieser Messbecher und die Wasserprobe wird dann wieder gut geschüttelt, in diesen Aufsatz gegeben und filtriert. Sie schüttet 100 Milliliter in eine Art Trichter mit einer Membran am Ende, die so groß ist wie eine 2-Euro-Münze. Mit einer Pumpe wird das Wasser durch die Membran hindurchgesaugt. Die Bakterien, die möglicherweise in diesen 100 Milliliter Wasser enthalten sind, bleiben auf diesem Membranfilter obendrauf liegen. Das Wasser wird abgesaugt und diesen Membranfilter nehme ich dann ab nach der Filtration. Leg ihn auf ein spezielles Nährmedium, und zwar ist das in dem Falle der Lactose-TTC-Agar. Danach muss die Petrischale für 21 Stunden in den Brutschrank. Wenn tatsächlich Darmbakterien auf dem Filter gelandet sind, färbt sich der Nährboden gelb. Wenn das der Fall wäre, haben wir möglicherweise eine Verunreinigung des Wassers. Kerstin Gröbe hat aber noch nie einen E. coli aufgespürt und auch noch keinen Parasiten. Im Trinkwasser überhaupt nicht. Das Gesundheitsamt entnimmt selbst ebenfalls Proben aus dem Trinkwassernetz, etwa einmal im Monat. Ganz ähnlich läuft das auch bei den anderen großen Wasserversorgern in Deutschland ab. E. coli-Funde kommen vor, sind aber selten. Und wenn, dann gehe man der Sache sofort nach. Wir sind von daher sehr sicher, dass das Trinkwasser für große Anlagen in Deutschland eine hervorragende Qualität auch in mikrobiologischer Hinsicht hat. Ingrid Korus, Leiterin der Abteilung Trink- und Badebeckenwasserhygiene im Umweltbundesamt in Berlin. Ein bisschen anders sieht es in manchen Regionen, da betone ich ganz ausdrücklich keineswegs überall, aber in manchen Landstrichen schon bei den kleinen öffentlichen Trinkwasserversorgungen aus. Da haben wir ein bisschen mehr Probleme, da gibt es öfter mal Kolifunde. Und in manchen Gegenden findet man in fast der Hälfte der Hausbrunnen Kolis. Das wissen oft die Betreiber und Besitzer gar nicht. Die denken, ihr Brunnen ist prima, der Opa ist doch auch schon sehr alt geworden. Dass sie möglicherweise Krankheitserreger an ihre Besucher und Kinder und sich selbst verteilen, ist vielen Menschen, die diese Brunnen betreiben, nicht klar. Es geht dabei vor allem um Brunnen, die in einem Karstgebiet liegen, wie etwa in Südbayern. Durch Risse im Gestein können Bakterien direkt ins Grundwasser gespült werden. Und so kann es passieren, dass E. coli-Bakterien im Trinkwasser landen. Das Bayerische Landesamt für Gesundheit hat bereits vor 10 Jahren kleine Wasserwerke und Hausbrunnen in Südbayern analysiert. Bei den öffentlichen Versorgern war jede 10. Probe verunreinigt. Bei den Hausbrunnen sogar jede 2. Sogar EHEC-Erreger sind im Trinkwasser ab und zu aufgetaucht. Allerdings nicht der derzeitige Ausbruchsstamm O104H4. Das Landesamt kam schon im Jahr 2004 zu dem Schluss: Die weite Verbreitung neuer Krankheitserreger wie EHEC in der Umwelt stellt ein Gefahrenpotenzial dar, das im Zusammenhang mit Trinkwasser als ernsthaftes Problem zu betrachten ist. Doch gerade die kleinen öffentlichen Wasserwerke und Hausbrunnen müssen laut Trinkwasserverordnung nur selten auf E. coli kontrolliert werden. Die kleinsten Wasserwerke sogar nur einmal pro Jahr. Wir sind ganz klar der Meinung, das müsste öfter sein für die öffentlichen Wasserversorgungen. E. coli-Bakterien zeigen an, dass das Wasser mit Fäkalien verunreinigt ist. Das muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass auch Krankheitserreger im Wasser sind. Doch wenn die Ausscheider, die Menschen und Tiere, krank waren, wird es heikel. Der Brunneneigentümer kann es selber eher schlecht beurteilen. Er braucht die Fachkompetenz aus dem Gesundheitsamt. Und wenn die zu wenig Personal haben, sowas dann auch aufzuklären, hat man da natürlich auch leicht mal eine Risikosituation. Gerade in den ländlichen Gebieten wird in den Gesundheitsämtern gespart. Fachleute fehlen. Wie viele Infektionen tatsächlich auf verunreinigtes Trinkwasser zurückgehen, ist unklar. Es wäre verwunderlich, wenn es nicht hier und da welche gäbe. Es gibt nur wenige Fälle in Deutschland, die restlos aufgeklärt sind, wo erwiesenermaßen ein Brunnen die Krankheitserreger unters Volk gebracht hat. Wolfgang Dott vom Uniklinikum Aachen. Also ich muss immer an die Trinkwasserepidemie in München-Ismaningen denken. Ich glaube, 78 war das. Der Sommer war heiß und der bayerischen Landeshauptstadt gingen die Trinkwasserquellen aus. Das Wasserwerk ist auf einen Brunnen ausgewichen, der nicht genehmigt war. Zufällig war dieser Brunnen kontaminiert durch die Versitzgrube des Wasserwerkers selbst, der zuvor auch noch zufällig, ich glaube in Afrika, in Ägypten war und sich da als Souvenir halt eben neben den normalen Souvenirs auch noch eine Shigellen-Infektion mitgebracht hat. Und die hat er dann natürlich in Ismaningen verteilt. Ein anderer Fall liegt noch nicht so lange zurück. Im August 2009 hatten sich fast 500 Wanderer auf einer Hütte im Allgäu mit dem Norovirus infiziert. Die Trinkwasserdesinfektionsanlage auf der Hütte war tagelang defekt. Solche großen, schweren Ausbrüche lassen sich schnell erkennen. Auf einen Schlag erkranken Hunderte, wenn nicht Tausende Menschen. Nicht immer sind Infektionen durch Trinkwasser so offensichtlich. Wenn nur ein paar Menschen im Dorf an Durchfall erkranken, dann wird der Hausarzt wahrscheinlich nicht gleich das Gesundheitsamt alarmieren. Ja, und es ist leider auch so, dass selbst wenn es meldepflichtige Krankheiten sind, dann werden die zwar ans Robert-Koch-Institut gemeldet, aber bei der Weitergabe vom Gesundheitsamt vor Ort ans Robert-Koch-Institut wird nicht die genaue Adresse mitgeliefert aus Datenschutzgründen. Und das verhindert, dass man auf Bundesebene aggregiert dann auch gucken kann, wo gibt es denn Häufungen, wo gibt es auffällige Cluster. Da würden wir uns auch ein besseres Meldewesen und eine bessere Epidemiologie sehr wünschen, um solche Dinge besser und sicherer ausschließen zu können und zu wissen, dass man auf der sicheren Seite ist. So haben wir immer eine gewisse Unsicherheit. Eine gewisse Unsicherheit bleibt, auch bei O104H4. Helge Karch befürchtet, der EHEC-Erreger wird sich in der Natur einnisten. Er hat derzeit keine andere Strategie, um sich effizient zu vermehren, als wieder in den Menschen zurückzukehren. Und das ist aber auch für uns auf der anderen Seite eine Abwehrstrategie, dass wir dies verhindern müssen, dass er zu Menschen zurückkehrt. Wir hoffen natürlich, dass er bald verschwindet und dass er nie mehr wieder auftaucht. Vielleicht tut er das. Vielleicht verschwindet O104H4 genauso schnell, wie er gekommen ist. Im Erlenbach ist O104H4 nicht mehr aufgetaucht. Oder besser gesagt, er wurde nicht mehr gefunden. Weitere Proben aus dem Bach waren jedenfalls negativ. Doch es gibt viele Krankheitserreger, darunter viele andere EHECs. Und dass die theoretisch auch eine Trinkwasserepidemie auslösen können, zeigt der Fall in Walkerton, Kanada. Vor 11 Jahren sind dort 2.500 Menschen durch verunreinigtes Trinkwasser an einem anderen EHEC-Stamm erkrankt. 18 sind damals gestorben. Das System Wasser hat auch in Deutschland seine Schwachstellen. Die wird es auch immer haben. Absolute Sicherheit gibt es nicht. Trotzdem könnte mehr getan werden. Das Umweltbundesamt stellt deutliche Forderungen. Kläranlagen, die ihr Wasser in der Nähe von Badeseen einleiten, müssen bei Bedarf mit einer 4. Reinigungsstufe nachgerüstet werden. Und auch die kleinsten öffentlichen Wasserwerke sollten per Gesetz 4-mal im Jahr auf E. coli-Bakterien untersucht werden. Im November hat der Bundesrat die Novelle der Trinkwasserverordnung beschlossen. Sie tritt im kommenden November in Kraft. Ursprünglich war darin auch vorgesehen, dass in Zukunft die kleinen Brunnen 4-mal pro Jahr beprobt werden müssen. Aber der Vorschlag wurde abgelehnt. Die Spur der Keime. EHEC zwischen Kanalisation und Trinkwasser. Von Marike Degen und Arndt Reuning. Es sprach Nicole Engeln. Produktion Axel Scheibchen. Redaktion Christiane Knoll.